Thank you. Der Sunshine Life Chart-Tipp. Scooter! Jigger Jigger! Ihr neuer Mega-Hit! Jigger Jigger! Scooter! Sunshine Life. Bomb that radio. Bomb that radio. Sunshine Life. Motorola Mix Mission. Sunshine Live Motorola Mix Mission.

Live Motorola Mix Mission. Thank you. All right.

Morgen an alle Weihnachtsmänner und Frauen hier bei der Motorola Mix Mission am ersten Weihnachtsfeiertag. Und wir haben es jetzt gerade 9:30 und in Moosbach, da gibt es tatsächlich noch Leutchen, die jetzt schon wach sind und sich auch an den Rechner setzen und uns eine E-Mail schreiben. So zum Beispiel Heiko, er schreibt: Hallo Dani, einen lieben Gruß zuerst an dich, die uns heute Morgen mit guter Mucke das Frühstück versüßt. Den Gruß muss ich weitergeben an unseren DJ hier, DJ Zoe aus Mannheim. Ja, und auch einen lieben Gruß an den Weihnachtsmann, der nun im Bette liegt und sich vom Tragen des schweren Sackes erholt. Danke für die vielen schönen Geschenke. Grüß an die Sunshine Night Crew, die auch heute zu Weihnachten nicht schläft. Ja, und dann noch einen lieben Gruß an meine Maus und an alle, die ich vergessen habe, der Heiko aus Moosbach. Dankeschön dafür. Und wenn ihr auch schon wach seid und so ein paar weihnachtliche Grüßchen verschicken wollt an eure Lieben, dann könnt ihr das auch tun, entweder per E-Mail an message@sunshine-live.de, message@sunshine-live.de oder das Ganze einfach, indem ihr ein Fax hier reinschickt an die 01805-665534, 01805-665534. Und jetzt gibt's für euch noch bis Punkt 10 Uhr den Live-Mix von DJ Zoe aus Mannheim. Viel Spaß damit. We'll be right back. Thank you.